Punkte vor. Sie sollen die gesetzlichen Krankenversicherungen um Milliarden Euro entlasten. Es soll so schnell wie möglich einen Preisstopp für teure Medikamente geben. Wer an einem Automaten anderer Banken abhebt, soll vorerst nicht mehr als 5 Euro zahlen. Das geht aus Eckpunkten hervor, auf die sich Sparkassen, Volksbanken und Privatbanken verständigt haben. Bisher liegen die Gebühren dafür bei bis zu 10 Euro. Verbraucherministerin Aigner hält die Pläne für einen guten Zwischenschritt, fordert aber einen noch niedrigeren Betrag. Sie sehe hier noch Luft nach unten, sagte Aigner. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Duisburg deutlich mit 4:1 gegen Koblenz gewonnen. Der FSV Frankfurt bezwang Union Berlin mit 2:1. Oberhausen setzte sich in Paderborn ebenfalls mit 2:1 durch. Nachtschwärmer. Ein Lied geht um die Welt, ein Lied, das euch gefällt. Okay. Radio. Yeah. You know me love life too much. Me love it. Broad and heavy. So give me pounds. If you wanna cook food for me, enough meat tonight. And if they don't eat in it, no fun eating it. To get me in the mood, you see, get me a big booty. So if you wanna do good to me, a little more is what you need. Don't you take the butter from my. A big booty. So if you wanna do good to me, a little more is what you need. Don't you say my music is too loud? Don't wanna hear me, ego is too proud. Don't you say my private car is way too big? I love it big and soft and nice and sweet. Yeah. So give me what I want. Yeah. If you wanna cook food for me, you better put enough meat in it. Cause if they don't eat in it, no fun eating it. To get me in the mood, you see, get me a big booty. So if you wanna do good to me, a little more is what you need. Nachtschwärmer, wir haben wieder Freitag. Und da geht's wieder mit Vollgas ins Wochenende. spitzenmäßig. Finger on Cuddle sind es. Wir haben 21.12 Uhr. Hallo Nachtschwärmer, wer sich noch zugeschaltet hat. Hier geht's ins Wochenende. Und mein Freund und Damenschuhverkäufer. Al, wie sieht's aus? Ich bin Al Bundy. Gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ja, ich hoffe, die sind doch vom Radio, Al. Und freust du dich, dass du hier bist? Ich will nicht bei dir sein, ich will Spaß haben. Das hast du doch.

21 Lokale, 21 Partys, 5 Livebands, 20 DJs. Dann am 17. April Appenweier Schwarzwaldhalle, Großaufbau. Das heißt, so wie früher, ganz große Anlage. Großes Gerüst und so weiter. Und nur 8 Euro Eintritt. Samstag, 8. Mai, Berghaupten, Schlosswaldhalle. Mittwoch, 12. Mai, Lauinger Malsch. Samstag, 15.05. Gräfern, Turn- und Festhalle, Rhein-Münster. Und Pfingst, Samstag, Rhein-Münster, Stollhofen im Festzelt. Und 29. Mai, ganz weit weg von hier, in Mönchweiler, das ist bei Villingen-Schwenningen, in der Alemannenhalle. Dann hatte ich immer noch die Termine von DJ Rockhound. Und zwar macht er am Ostersonntag, 4.4. den Osterhammer Schwerin mit den DJs. Atzen, House Rockers, Alex Christensen, Culture Beat, Charlie Lanois, Mendel Sio, Topmodels, Frankie Tunes, also DJs und Gruppen, kann man schon sagen. Und es gibt einen Bus-Tour von Aachen aus. Da fährt ein Bus, Preis 35 Euro inklusive Eintritt. Inklusive Informationen auf www.rockhound.de. www.rockhound.de. Ihr müsst aber, wenn ihr noch mit wollt, an Patrick schreiben per E-Mail: Patrick WB, Werner Bertha, at web.de. Weil der DJ Rockhound in Urlaub ist, der kann seine Seite nicht abrufen. Patrickwb@web.de. Wer noch mitfahren will für 35 Euro inklusive Eintritt. Und alle, die letzten Samstag in Rhein-Münster-Söllingen waren, sage ich vielen Dank. Die Lady Gaga war widerspenstig. Aber ich glaube, das hat mit der Kelly zu tun. Das kläre ich noch ab. Don't langweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Ja, ich bin schwer dafür. Action. Es geht los. Ja, jetzt geht's los mit dem ersten Telefon-Gewinnspiel. Und jetzt die große Superchance, Leute. Macht mit und gewinnt. Because I can do it in the mix. Wir suchen 500 Bretten, die kennt ihr garantiert alle. 1, 2, 3. Seid ihr bereit? We control the sound. We control the sound. Alles klar. 0781 504 3311. Das ist die heiße Nummer. I'm Wir sind mitten in unserem Gewinnspiel, Nachtschwärmer. In diesem Mix suchen wir 5 in der Breten und ihr ruft an, wenn ihr den habt. 0781 504 3311. Und da gibt es eine Mix-CD zu gewinnen. Und es geht noch weiter. Immer noch läuft das Gewinnspiel. 2 Interpreten bringe ich noch, aber dann, Nachtschwärmer, dann will ich es wissen. Charlie macht einfach

Nachtschwimmer, starke Song, Rockstroh, Licht, Leid. So, meine Leitungen glühen und ich habe gerade mitgeteilt bekommen, dass die Webcam gar nicht geht. Die geht aber schon den ganzen Tag nicht. Dann schauen wir nachher mal kurz. Vielleicht hat meine Kelly hier ein Tuch drüber gehängt. Das traue ich ihr nämlich zu. Das werden wir gleich mal abklären. Jetzt habe ich erstmal in der Leitung die Silvia aus Ohlsbach. Silvia! Ja, hallo. Wir sind alle ganz Ohr und wollen 500 reden. Okay, dann lege ich mal los, ne? Ja, bitteschön. Das ist der Rod Stewart. Ja. Depeche Mode. Ja. Chris Ria. Ja. Pet Shop Boys, ja. Kaiser Beat. Ja. Und Tim Wild. Ja! Du hast gewonnen. Ja, super. Super. Fantastisch. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, müssen wir unser saustark Jingle laufen lassen. Saustark Überraschung. Genau, so war dieser Song saustark. Und jetzt kommt noch was Stärkeres nach Schwimmer. Ein ganz toller Remix. Von einem ganz bekannten. den Dr. Alban. It's my life. 21.57 Uhr am Freitagabend. Und mit Vollgas ins Wochenende. Oh, da ist mein Freund und Schuhverkäufer. Al, wo bist du da draußen? Was denn, was denn? Ihr müsst euch mal um die Spülung da draußen kümmern. Der ist so unmöglich, der Kerl. Das gibt's ja nicht, da? Madonna. 22:02 Uhr, die richtige Nachtschwärmerzeit. Es gibt Millionen von Sendern. Es gibt viele Augen mit Rändern. Viele Männer, die ich niemals mehr krieg. So, jetzt gibt's ein Internet-Gewinnspiel. Per Mail ist die Lösung. Zu mailen an studio@hitradio.de. Es ist nur eine einzige Frage. Wie heißt diese Gruppe? Nächste Nachtschwärmer muss es auch wissen. studio@hitradio-ohr.de. Das ist die E-Mail-Adresse. Klärt mich auf, Nachtschwärmer. Wie heißt diese legendäre Gruppe? No more speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Randomly, it's coming on strong. And the newsman sang his same song. So, das möchte ich wissen per Internet, Nachtschwärmer. Wie heißt diese Gruppe? Und mein Freund Al ist immer noch da draußen. Was machst du denn da draußen? Al, komm mal endlich rein. Warte, ich komm gleich rüber. Ich glaube, ich sehe hier Titten. Wo? Ja, tatsächlich, hier sind Titten. Das ist unmöglich. Jeden Tag freue ich mich so drauf. Denn durch dich lebe ich weiter. Yeah. Freitagabend, 22.14 Uhr. Moment mal, was geht denn hier ab? Was für eine verrückte Party ist das eigentlich? Total Wahnsinn. Willkommen in der dritten Dimension. Beamen Sie sich mitten rein. Das sieht einem ja die Schuhe aus. Die sich noch zugeschaltet haben, 22.17 Uhr. Willkommen am Freitagabend. Und das ist wie immer hier ein bisschen Freestyle. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi miteinander. Der absolute Wahnsinn. Hey! Bei Red Radio. Jetzt geht die Party erst richtig los. Come

den Wind des Sommers und lass dich treiben, denn das Nachtleben hat wieder einen Sinn. Der neue Club der Superlative, bald nur in Aachen. Ihr Alter auch keinen Saft mehr? Zeit zum Abwracken. Bringen Sie Ihr altes Sextoy jetzt zu Novum und sichern Sie sich die Novum Abwrackprämie. 5 Euro für Ihren alten beim Kauf eines Fun Factory Toys. Nur im März bei Novum Offenburg, Marlener Straße. Familienfreundlich, lecker und das rund um die Uhr. Die Schwarzwaldstuben im Eurorastpark. Genießen Sie herzhafte Speisen, unsere Themen- und Brunchbuffets. Und für Ihre Party beliefern wir Sie mit unserem Catering-Service. Ihr Restaurant Schwarzwaldstuben im Eurorastpark in Aachen, direkt am Autobahnzubringer. Werte verbinden. Viele Ideen und noch mehr Wünsche. Werte verbinden. Ihre Zukunft und unser Weitblick. Werte verbinden. Sie und uns. Die Südwestbank in Offenburg, Hauptstraße 35. Ihre mittelständische Privatbank in Baden-Württemberg. Südwestbank.de. Werte verbinden. Hey guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on, baby! Charlie 2000 on the road! Morgen ist ja in Offenburg die Hölle los. Ganz bestimmt. Da ist nämlich die Hitradio Party nach. 21 Lokale, 21 Partys. 5 Livebands, 20 DJs. Und einer davon bin ich. Und ich bin in der Kellerkneipe Bax, B-A-X. Besuch mich mal, Nachtschwärmer. Wäre schön, ha? Jetzt kommen die weiteren Termine von Charlie 2000 am 17. April. Appenweier Schwarzwaldhalle. Großaufbau wie früher, großes Gerüst und so weiter. Eintritt nur 8 Euro. Am 8. Mai Berghaupten Schlosswaldhalle. Am 12. Mai Mittwoch ist das Lauinger Malsch. Das ist da hinter Rastatt. Und am 15. Mai Greffern, Rheinmünster Greffern, Turner und Festhalle. Und Pfingstsamstag Stollhofen. Im Festzelt. Mein erstes Festzelt nach, weiß ich, nach 100 Jahren. Und jetzt schon mal darauf hinweisen, am 29. Mai Mönchweiler, Alemantenhalle. Mönchweiler, das wird euch hier in der Gegend nicht sagen. Das ist bei Villingen-Schwenningen. Jetzt kommen noch die Termine von DJ Rockout. Am 4. April. Schwerin, Osterhammer Schwerin. Mit DJs und Gruppen. Atzen-DJs, Hausrockers. Alex Christensen, Culture Beat. Charlie Lanois, Melodio, Top Models, Frankie Tunes und noch ein paar andere. Es wurde eine Bustour organisiert von Aachen aus. 35 Euro inklusive Eintritt. Informationen auf www.rockhound.de. Und wer mitfahren will, kann auch direkt an Patrick WB, Patrick Werner Bertha, @web.de schreiben. Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Alles in den Startlöchern? Entzückend. of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Das Original genommen und einen Remix daraus gemacht. Das gefällt sogar meiner Lieblingsblondine, der Kelly, ja? Der ist echt geil. Ja, und wie heißt der? Ich hab's vergessen. Na, du weißt es nicht, da wird's sein. Schon mal, jetzt kommt unser nächstes Telefon-Gewinnspiel. Wir suchen wieder 5 Interpreten. Hey Leute, macht die Leitung frei. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. So little. ist immer noch unser Gewinnspiel. Wir suchen 5 Interpreten. Oh, yes! Ruft an, bitte, wenn ihr 5 zusammen habt. Oh,

So show me yours, I'll show you mine. Two time you'll love it just like wow. And then we'll do it doggy style, so we can both watch X-Files. Hallo Blondies. Das bezieht sich immer wieder auf die Kelly hier. Wie nennt es sich, wenn sich eine Blondine Oropax in die Ohren steckt? Ganz einfach. Hohlraumversiegelung. Absolut coole Party. Der absolute Wahnsinn. Hey, hey! Bei Red Radio. Radio. Jetzt geht die Party erst richtig los. Nachtschwärmer, wie ihr seht, habe ich meinen Assistenten nicht dabei. Der ist nämlich irgendwo anders und hat gerade ein Mail geschickt. Also, haben hier gerade 3 Uhr mittags, sonnige 33 karibische Grad und sind gerade auf dem Weg von Mexiko nach Grand Cayman. Kann hier leider nur 15 Minuten zuhören, da das Internet pro Minute 0,49 Cent kostet. Sitze gerade auf dem Sonnendeck mit einem Sex on the Beach, in Klammer lecker. Morgen geht's mit Rochen, schwimmen mit einem Rochen. Grüße alle daheimgebliebenen Brownie, Rama, alle meine LJs, Mutti, Aladdin und alle, die das Charlies vermissen, so wie ich. Sehen uns am Osterhammer. Genau. Na, langweilig? Dann drehen Sie doch mal richtig auf. Ein richtiges Disco-Brett. Hört mal zu, Nachtschwärmer. Programm, ey! Safri-Duo. Wir haben 23.14 Uhr, genau. Und das ist auch die richtige Nachtwärmezeit. Immer freitags von 21 bis 1 Uhr ist der liebe Charlie hier bei Hit Radio. Und mein Freund Al. Al, was machst du wieder für ein Gesichtchen? Was ist wieder los? Wieso tritt mich dieses Schicksal? Ich hätte reich heiraten müssen. Ja. Es ist nicht immer so gewesen. Weißt du noch, wie wir jung waren? Nein. Jeden Abend um die Ecken. Wir lebten, wir liebten. Wir haben das Leben in vollen Zügen genossen. Und dann haben wir uns kennengelernt. Das hätte sie halt bleiben lassen sollen, ha? Knorte. Sie, nicht aufs Klo gehen. War genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Übers Wasser gehen konnte nur einer. Darauf schlafen können alle. Die Wasserbetteninsel in Zell am Harmersbach. Für gesunden, erholsamen Schlaf und einfach mehr Lebensqualität. Schlafkomfort hat einen Namen. Wasserbetten-insel.de. Also meine Frau mag es eher klassisch. Ich dagegen stehe auf vollen Sound. Egal ob Honda Neufahrzeuge oder Premium Gebrauchte, der Motorbike Shop hat sie alle. Bekleidung, Spezialumbauten, Tuning und eine eigene Meisterwerkstatt. Der Motorbike Shop in Offenburg-Waltersweier. Motorbike.de. Offenburg bebt. Die Hitradio Ohr Partynacht ist zurück. I got feeling. 20 Locations, Livebands, DJs, Motopartys. Ganz Offenburg feiert. That's nice gonna be a Samstag, 27. März ab 20 Uhr. Die Hitradio Ohr Partynacht. Also wir waren letztes Jahr schon dabei, da war die Hölle los überall. Und ich freue mich auf die ganzen tollen Bands, die da wieder spielen und auf die tollen DJs aus Ortenau. Daheim bleiben gilt nicht. Übrigens, jetzt am Wochenende ist große Honda Roadshow mit den neuesten Honda Motorrädern, Bekleidung und natürlich mit Live-Musik bei ihrem Motorbike-Shop in Offenburg. Das Warten hat bald ein Ende. Das Nachterlebnis der neuesten Generation für Jung und Alt kommt nach Aachen. Den Wind des Sommers und lass dich treiben, denn das Nachtleben hat wieder einen Sinn. Der neue Club der Superlative, bald nur in Aachen. Es gibt ihn noch, den Ort, wo Männer noch Männer sein können. FKK Club Lanzenat. Erlebe Entspannung im luxuriösen Ambiente mit exklusivem Wellnessbereich. Und für den Höhepunkt des Tages erwarten dich bei uns täglich 20 Topgirls. FKK Club Lanzenat in Offenburg-Eggersmeier, Industriestraße. Mehr Infos unter fkk-lanzenat.de. Was für sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Eggersmeier. Sur internet, clublancelot.de. Ja, Nachtschwimmer, und da bin ich auch mit dabei bei der Hitradio Ohr Partynacht. Ich bin in der Kellerkneipe Bugs. Kneipe ist ein bisschen größere Kneipe, kann man schon sagen. Bugs, B-A-X, wer das nicht kennt. 21 Lokale, 21 Partys, 5 Livebands, 20 DJs. Da ist was los hier in Offenburg. Morgen Samstag. Dann geht's weiter. Samstag, 17. April, Schwarzwaldhalle Appenweier. Da ist Charlie 2000 mit einem Vollaufbau. Das heißt, das ganz große Gerüst wie früher. Natürlich gibt's wieder eine Raucherlounge und so weiter. Eintritt nur 8 Euro. Samstag, 8. Mai, Berghaupten, Schlosswaldhalle. Mittwoch, 12. Mai, Lauinger Marsch. Das ist ein Tag vor dem Feiertag. 15. Mai Gräfern, Rheinmünster-Gräfern, Turn- und Festhalle. Und der Pfingstsamstag, 22.05. Stollhofen-Festzelt. Und dann geht ein Gruß auf die Höhe, von hier aus gesehen. Nach Mönchweiler, Alemannenhalle, bei Villingen-Schwenningen, Königsfeld in der Gegend. Am Samstag, 29.05. ist Charlie 2000 dort. Und noch was von DJ Rockhound, der ja gerade in Urlaub ist. Am 4. April. Ich glaube, da kommt er gerade in der Nacht zurück. Osterhammer Schwerin mit DJs Rockhound, Atzen, House Rockers, Alex Christensen, Culture Beat, Charlie Lonois, Manuel CEO, Topmodels, Frankie Tunes und noch ein paar mehr. Und es gibt eine Bustour von Aachen für alle, die das Charlie's Fun Factory vermissen. Das geht halt noch ein Weilchen, bis der Laden fertig ist, der neue. Preis 35 Euro inklusive Eintritt. Ist doch ein Wort, oder? Informationen auf www.rockhound.de. Langsam hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. du doch so. Der liebe gute Jürgen Drews. Kelly, was gibt's denn? Was gibt's Neues? Die wollen, dass ich ein Praktikum mache bei einem öden Sender. Ja, aber nicht hier. Da lege ich mein Veto ein. Das wäre eine Katastrophe, Kelly, oder? Oder wir machen einen kleinen Test. Nachts machen wir einen kleinen Test mit der Kelly. Komm Kelly, schreib mal hier auf den Zettel Hitradio Ohr. Kann ich nicht schreiben. Dann schreib mal Nachtschwärmer. Kann ich auch nicht schreiben. Meine Herren, das gibt's nicht, das gibt's doch nicht. Vielleicht bin ich einfach im Dummsein gut. Na, das glaube ich auch. Das muss dann wohl reichen. Ja, aber da bin mir fast sicher. Es ist Zeit fürs Gewinnspiel nach Schwärmer. Noch nie war Angst so schön. Es ist ja dankbar, wenn irgendjemand jetzt den Stecker zieht. Gnadenlos komisch. 2TV Radio. Radio. Mega Power direkt aus der Kiste. Denn da können wir mal so richtig aufdrehen. Das ist der Wahnsinn. Seid ihr bereit für die dritte Runde? Alle sind hoffentlich dabei. Los. Telefon, Gewinnspiel. I'm very sure. wir sind mitten in unserem Gewinnspiel. 5 Interpreten werden gesucht. Das ist ein ganz bekannter aus der ehemaligen Italo-Zeit. 0781 504 3311. Gewinnspiel. Oh, yeah, yeah. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. Put your arms in the air, let the heels say. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. Mike and D.S. Well, we're here to stay. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played.

Da kommt man überall rein, bei all den 20 Kneipen. Und wer keinen Vorverkauf hat, kann abends noch einen erstehen für 10 Euro. Und dann denke ich, ist die große Wanderung. So, jetzt bin ich gelandet beim Harry. Harry! Huhu. Hallo Charlie, grüß ja, dich. Hallo Harry, warte mal, ich krieg eine Rückkopplung. Jetzt machen wir mal schauen, jetzt geht's besser. Ja, Harry, du bist aus Oberweier. Wo ist denn das bitte? Erklär es uns mal. Das liegt bei Gaggenau. Ah! Im schönen Burgtal. Aha, hört, hört. Okay, jetzt lass mal hören. 500 Reden brauchen wir. Ja, da war Roxette, Moonray, Jennifer Rush, Starship, Rainbird, Laura Brennigan hat das gehört. Ja! Harry, das reicht mir. Super, toll. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Auf. Jetzt kommt noch mal so ein Nachtschwärmer-Spezial-Remix. The Last Lips Tonight. Die schönsten Ostereier finden Sie bei uns. An Ostern wird es bei uns etwas lauter. Da schlag die Weiber tot. Also ehrlich. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. What the fuck do we mean simply do? Say ho! Ho! Everybody in the house, come on and let me hear you say ho! Ho! with the knock, I stop for my lift. They be rolling the mad joints, so put your hands in the air. Cause there's a party over here, so grab yourself a beer. And we can get our FIFA on. I'm with it, so let me put my big brown FIFA on. I'm coming with the disco, I can flip so. I'ma drop a solo tip. Something for the honeys in the crowd. Let me hear it, so I can turn the party out till tomorrow afternoon. Cause when I grip my stills, no one leaves the room. So tell me, can you feel the mass girls coming with the FIFA, FIFA, FIFA? Nacht, heute 0:07. Hallo Nachtschwärmer, seid gegrüßt, die sich noch zugeschaltet hatten. Immer freitags von 21 bis 1 Uhr. Begleite ich euch ins Wochenende und zwar mit Vollgas. Und da ist noch eine dabei. Die Tochter von meinem Freund L, Damenschuhverkäufer Bundy. Und sie hat ja vorher erzählt, dass sie bei einem Radiosender anfangen will, aber das habe ich ja gleich mal ausgewählt, zumindest hier nicht, weil da sind einige Mängel. Komm, jetzt hat sie eine Zeitungsannonce gelesen. Komm, lese mal vor. Ich habe einen Job. Hör zu, hübsche Mädchen gesucht. Keine Ausbildung, kein Talent, keine Erfahrung, kein Lassen. Hm? Das heißt Lesen. Kein Lesen? Wo wollen die jemanden finden, der so blöd ist? Meine Herren, das ist deine Tochter. Wie soll die jemals gute Noten bekommen? Ich weiß, ich gehe dorthin, wo ich mir den Schulabschluss geholt habe, in die Wohnung des Direktors. Das glaube ich. Anders kann ich mir das auch nicht vorstellen. Ne? Ich folge ihrem Motto, du musst lächeln, als hättest du wirklich was im Kopf. Du musst lächeln und hab keine Kalorien im Topf. Du musst lächeln, irgendwas, du musst lächeln. Ja. Und ich werde das, was ich im Kopf habe, nicht verschwinden. Auf keinen Fall. Time.

Bei den Spotcharts können Sie die deutsche Radiowerbung bewerten. Gehen Sie ins Internet und bewerten Sie die aktuellen Spots. Übrigens, unter allen Teilnehmern verlost Spotcharts jeden Monat sensationelle Gewinne. Jetzt mitmachen. Vielleicht gibt es ja dann auch mehr. Oder vielleicht auch im Radio. Mehr Infos auf hitradioohr.de. Ohrenspitzen, es wird spannend. Fantasievolle Geschichten, packende Krimis und mitreißende Romane. Die Klassiker der Weltliteratur können Sie jetzt kostenlos herunterladen auf www.hitradio-ohr.de mit Unterstützung von audible.de, Deutschlands größtem Hörbuch-Download-Portal. Immer das gleiche langweilige Wochenende? Keine Idee, wo du zum Feiern hingehen sollst? Dann sei gespannt. Neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf über 7 Bereichen 100% Partyfaktor. Neue Dimensionen und eine atemberaubende Stimmung für Jung und Alt. Bald im Industriegebiet Aachen. Give me the music! Jo, hallo Tag auch, von mir aus hier. Und schöne Grüße an die Geräte zu Hause. Aber nicht an meinen Arzt, nee. Der mit dem Ding, das er mich reinstecken tun wollte, zur Darmkrebsvorsorge, hat der gesagt, aber nicht mit mir. Das tut doch weh. Ich meine, jetzt mal im Ernst. Wenn es um Darmkrebs geht, hört bei mir der Spaß auf. Ich gehe zur Vorsorge. Das tut nicht weh. Und danach habe ich 10 Jahre meine Ruhe. Mehr dazu unter www.darmkrebs.de. Shoppen. In Las Vegas zocken. In Zermatt wandern. Zu Hause Radio hören. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Mein Radio. Einfach näher dran. Leila Mavacalli. Na, was machst du denn hier? Wir sitzen hier und warten auf. Ja, hoffentlich nicht so lang. Wenn jetzt die Tür aufgeht, heute Abend, der Charlie, die Tür geht auf, geht's in Offenburg rund. Herein, die Hitradio Ohr Party nach. Nein, pass auf. Matthias Reim, ich hab geträumt von dir. 21 Lokale, 21 Partys. Ich sitze hier und wart nur auf den Charlie. 5 Livebands, 20 DJs. Und einer davon bin ich. Ist und Charlies ich Frau. Bin im Bax. B-A-X heißt das Ding. Haus. In der Kellerkneipe. So. Ihr werdet es finden, das in der City. So und besucht mich. Aber ich sitze hier und warte auf den Charlie. Jetzt kommen die weiteren Charlie 2000 Termine. 17. April, Samstag, Appenweier, Schwarzwaldhalle. Großer Aufbau, Eintritt nur 8 Euro. Samstag, 8. Mai, Berghaupten, Schlosswaldhalle. Mittwoch vor Feiertag, 12. Mai, Lauinger Malsch. 15. Mai, Greffern, Turn- und Festhalle. Pfingstsamstag, Stollhofen, Festzelt. Und am 29. Mai, Mönchweiler. Das ist bei Villingen in der Alemannenhalle. Und ganz schnell noch die Termine von DJ Rocker. Und der ist auch heute nicht hier. Und nächste Woche auch nicht, der ist in Urlaub. Am 4. April. Atzen-DJs in Schwerin. Osterhammer Schwerin heißt das Ding, Überschrift. Atzen, wie gesagt, House Rockers, Alex Christensen, Culture Beat. Charlie Lanois, Men and Theo, Top Models, Frankie Jones und noch ein paar andere. Eine Bustour wurde organisiert von Aachen aus, 35 Euro inklusive Eintritt. Lasst euch das nicht entgehen nach Schwärmer, das ist für alle, die auf Entzug stehen von Charlie's Fun Factory. Und meldet euch an www.rockhound.de oder Patrick WB Werner Bertha at web.de. Okay, alles klar. music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Remix von Crazy Frack. Earl, Schuhverkäufer, was liegt schon wieder an? Erzähl, was gibt's? Ich hab dir was Wichtiges mitzuteilen. Ja, was denn? Erzähl. Vor euch steht der Schuhverkäufer des Monats. Was? Dass ich das sagen darf? Der Schuhverkäufer des Monats. Wow! I feel great! Jeden Freitag, 21 Uhr. Heißer, mega heiß. Dieser Freitag ist die Härte. Der Action-Freitag. habe Zeit und Lust, mal auszuprobieren, die üblichen Dinge zu ignorieren. Nicht von vorn, von hinten, von unten und oben. Die üblichen Dinge sind für heute verboten. Ich zeig dir alles, es gibt kein Tabu, Tabu, Tabu, Tabu, Tabu, Tabu, Tabu, Tabu, Tabu, Tabu, Tabu. Irgendwie heiß, ne? Hatte ich heute schon mal gebracht. Aber so stark. Nachtschwärmer Remix ist das natürlich. Wir haben 0.34 Uhr. Nachtschwärmer, ich habe vor, wir machen demnächst mal einen Mix-Workshop übers Radio für euch. Aber es dauert noch ein bisschen. Ich habe jetzt einen von früher. Von Snap. Hört euch mal den an. Jetzt schlackert ihr mit den Ohren. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Ja! Yeah! Hello, baby. Back to the hometown, Surfer City. Hallo, wir machen Volksmusik. Hallo, wir machen alle mit. Very, very good. Okay. Yo, that's a yo. Und jetzt leid, macht's auf. Jetzt kommt die volkstümliche Hitparade. Hey, ja, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, und jetzt aufgepasst. Let's go. Ja. Münzing und Luca Ancelotti von Snap. Und wir haben für euch was Geiles mit dem Raven gemacht und wünschen euch viel Spaß dabei. Voraussetzung für eine zielgerechte Soundprogrammierung ist zunächst die Klanganalyse. Sie hören zunächst das Eingangssignal. Das Eingangssignal. Die Operatoren 1 bis 3 liefern die rhythmische Komponente. Aufwendiger gestaltet sich das zweite Klangbeispiel. Der Sequencer-Sound wird jetzt mit schnellen Panoramen. Panoramabewegungen aufgelockert. Klangbeispiele aus der Rubrik Hörtest. Zur Verstärkung des Effekts hören Sie außerdem ein leichtes Rauschen. So, das war ein kleiner Produktionseinblick bei Snap. Wow! Hallo Kelly, hallo Blondies. Letztes Jahr, vergangenes Jahr war auch die Partynacht, so ähnlich wie, wie heute. Und da hatte Blondie natürlich ganz mächtig mitgefeiert. Das war bis zum hellen Morgen fast. Dann hat sie den Heimweg verpasst, das Auto und alles. Auf jeden Fall ist sie ein Stück weit gelaufen. Weiß der Geier, wie es zuging. Auf einmal wacht sie in einem Bauernhof auf, im Kuhstall. Unter dem Euter von einer Kuh. Ehrlich. Da guckt sie so nach oben im Delirium und sagt, hallo Jungs, aber einer muss mich nach Haus fahren. Das ist ja der Hammer. Einer muss mich nach Haus fahren, Jungs. Das ist ja nicht normal, nach Schwärmer. Ja, wir sind dabei. Meine Herren, das ist ja nicht normal. Check 1, 2, alles klar, ich bin drauf. Ich bin euer Chris Duxi und ich lieg für euch auf. Ich hab den Bass mitgebracht. Ich hab den Spaß mitgebracht. Ich mach euch nass heute Nacht. Ich sage Prost, ihr Säcke, ihr sagt Prost, du sagst. Danach reißen wir gemeinsam diese Hütte ab. Wir feiern alle zu den Hits von Dreh, Swacki und Krause. Und vor 6 in der Früh geht heute keiner nach Hause. Geschichte schreiben mit der heißesten Partynacht aller Zeiten. Oh, oh, wir sind die Geilsten, wir sind die Allergeilsten. Oh, oh, oh, wir sind die Geilsten, scheiße, sind wir geil. Oh, oh, oh, wir sind die Geilsten, wir sind die Allergeilsten. Fußballverein, hier geben alle Vollgas, hier hauen alle voll rein. Die Langeweiler zu Hause sagen, wir sind assig. Dabei wissen diese Loser einfach bloß nicht, was Spaß ist. Du geile Sau, du Luder, wo hast du deine Hand? Ich habe alles gesehen, hab's auch im Dunkeln erkannt. Freunde, die Hemmungen fallen, ja, hier ist alles erlaubt. Nur tut's mir einen Gefallen und bitte sag's dabei laut. Wir sind die Geilsten. Das ist ein Atzenverschnitt. Ötzen Bierkönig heißt der Song. Wir haben 0:51 nach Schwärmer. Wollt ihr noch mehr Fun? Dann bleibt dran. Rock Legends. Mit dabei The Rattles. Nazareth. Und Manfred Mann's Earth Band.

ich war traumatisiert und etwas neugierig war ich auch. Da lächelte sie und hob ihr Knie und rammte es mit voller Wucht in meinen Bauch. Als ich nach Atem rang und ihre Stimme erklang, umwehte sie ein eisiger Hauch. Sie sagte: Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Howl-Gern. Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Howl-Gern. Immer, ja wirklich immer, haben Typen wie du was auf die Fresse verdient. Die Ärzte. Das war's dann langsam, Nachtschwärmer. Ich darf euch vergrüßen auf nächsten Freitag, Karfreitag. Die schönsten Ostereier finden Sie bei uns. Denn Ostern ist Action. You better watch it. With Joe, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. I'm like my Dewey, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on. And popping the night cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot cause we ballin'. It's platinum Patron every hour. Look, mama, I owe you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goodie power. Like a number one fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin's. A couple of grands. Noch ein schönes Wochenende, Nachtschwärmer. Get dirty all night, that's part of my L. Gute Nacht, L. Gute Nacht, mein Prinz. Oh, mein Prinz, sagt er zu mir. I'm in the days that bottom is waving at me like, damn it, I know you. You run the show like a gun out of holster. Tell me whatever and I'll be your sofa. Leute. 1 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Sebastian Schlegel. Der Irak hat ein neues Parlament gewählt. Am Abend sind die Ergebnisse bekannt gegeben worden.